Boom. Just Alles elektrisch und nur Wackelkontakte. Alles elektrisch und der Beat ist es auch. Ohne Elektrik wird heute hier nicht gebaut. We'll be right back.

We'll be right back. Shut up.